Anonymous und Barbara, Dreiviertelmond, Halt auf freier Strecke, Hell und Kriegerin. Diese Spielfilme waren nominiert für die Deutschen Filmpreise 2012, das heißt für insgesamt knapp 3 Millionen Euro, dank tatkräftiger Unterstützung durch den Kulturstaatsminister. Bei der Gala im Berliner Friedrichstadtpalast, wo üblicherweise Flitter die Herzen der Hauptstadttouristen aus dem Takt bringen soll, sind heute Abend die Gewinner einer Lola geherzt und gebusselt worden, was zeitversetzt noch im ersten deutschen Fernsehen zu sehen ist. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist für Fazit in Echtzeit im Friedrichstadtpalast. War Halt auf freier Strecke von Andreas Dresen auch Ihr Favorit? Na, ich habe mich schon sehr für Andreas Dresen gefreut und er ist ja eigentlich auch endlich mal dran gewesen. Das ist ja seine erste goldene Lola. Christian Petzold hat ja auch schon einmal gewonnen für Innere Sicherheit. Und ich finde einfach, damit wird ein Kino, ein Regisseur ausgezeichnet, der ganz konsequent seine Geschichten immer im Alltag sucht. Man bekommt es hier mit Menschen zu tun, deren Probleme und Nöten man selbst auch kennt. Und sein Krebsdrama jetzt Halt auf freier Strecke, das ist wirklich Kino in Augenhöhe. Und er hat ja auch diese besondere Inszenierungsweise, dass er immer mit Improvisation arbeitet, mit einer Handkamera, die den Zuschauer auch immer mit in die Wirklichkeit reinnimmt. Also das ist sehr authentisches Kino. Und ich finde es dann aber ganz gut, dass dann eben Christian Petzold mit seinem Film Barbara die silberne Lola gewonnen hat, weil er ist ein ganz anderer Vertreter des Autorenkinos. Bei ihm kann man ja eher davon sprechen, von gebauten Wirklichkeiten. Also es ist ja so, dass in seinen Bildern die deutsche Wirklichkeit eher nachhallt, als dass sie direkt erzählt wird. Also Barbara gibt uns ja eher eine Idee der DDR wieder, als sie die DDR regelrecht rekonstruiert. Und ich finde es einfach sehr gut, dass man anhand dieser beiden Hauptpreise auch sehen kann, wie vielfältig das deutsche Autorenkino ist. Andererseits, Barbara war für 8 Kategorien nominiert. Hat viel Lob bekommen, nicht nur von den Kritikern. Andererseits, Roland Emmerichs Anonymous bekam 6 Lolas, war von der Kritik verrissen worden. Und noch eine Überraschung, das beste Drehbuch, also sozusagen die bronzene Lola, ging an die Kriegerin. Wie ticken die Mitglieder der Deutschen Filmakademie? Ja, also ich glaube, bei Roland Emmerich, da ging ja jetzt viele Technikpreise an den Regisseur und ich glaube, man hat sich einfach blenden lassen. Ich meine, Anonymous hatte 30 Millionen Euro gekostet. Da kann man natürlich klotzen. Also ne, Kostüme, die sind opulent, die machen was her. Aber ich habe kein einziges dieser Kostüme mehr in Erinnerung, während ich den Faltenrock von Nina Hoss natürlich noch im Kopf habe, weil er die Textur, die Stofflichkeit der DDR wiedergibt. Genauso ist es natürlich, kann ich mit viel Geld das Shakespeare-Theater toll wieder nachbauen. Aber trotzdem ist es so, dass bei Andreas Dresen das Einfamilienhaus, die Einrichtung, die liebevolle, man spürt einfach, dass da eine Familie ganz viel Geld ausgegeben hat, sich krumm gelegt hat, um sich dieses Eigenheim zu gönnen. Und ich finde es einfach so ein bisschen schade, dass es nicht ausgezeichnet wurde. Ich meine, mit 30 Millionen kann ich eine Kamera und ganz viele Kräne haben. Aber das, was Hans Fromm eben bei Christian Petzold gemacht hat, eben immer einen Schritt zurückgehen, einfach eine Stimmung einzufangen, das wird dann leider nicht gewürdigt. Also da, finde ich, hat sich die Akademie wirklich ein bisschen blenden lassen. Und beim Preis für das beste Drehbuch? Ja, ich finde es natürlich ganz gut, wenn ein junger Regisseur David Wendt, die Kriegerin, sich einfach in der deutschen Realität umschaut, auch so Zeitströmung aufschwingt. Ich finde es nur so ein bisschen schade, er hat sich ja in der rechtsradikalen Szene umgeschaut, dass er mehr den Hass und die Aggression zeigt, als das dumpfe Lebensgefühl vielleicht dahinter. Aber er hat eine sehr gute Darstellerin, Alina Levschin, die dann ja auch ganz zu Recht die Lola als beste Darstellerin gewonnen hat, weil am Anfang ist sie eben die harte Kriegerin. Und dann hinterfragt sie ja ihren Hass. Und wir sehen einfach, wie sie mit ihrem Körper diesen inneren Kampf ausficht. Und ich fand das auch ganz schön. Eben auf der Bühne hat sie gesagt, meine Güte, als Kind und Jugendliche habe ich hier 9 Jahre gestanden und getanzt. Das ist so toll, dass ich den Preis jetzt hier entgegennehmen kann. Und man spürt einfach, dass sie eine Tänzerin war, weil das ist wirklich eine Darstellerin, die mit ihrem Körper arbeiten kann. Und welche weiteren Lolas haben Sie gefreut, aber womöglich auch geärgert? Ja, ich habe das ja schon mit Roland Emmerich gesagt. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Und insgesamt, wenn ich mir jetzt so das Umfeld anschaue, welche Filme nominiert worden sind, dann fällt mir eben auf, dass so wichtige Filme wie Schlafkrankheit von Ulrich Köhler gar nicht dabei waren. Das finde ich zum Beispiel sehr schade. Oder Über uns das All. Also alle Filme, die ein bisschen eigenwilliger sind, werden dann doch nicht nominiert. Wir haben natürlich Christian Petzold, Andreas Driesen, das sind schon lange Regiestars, aber für das junge Kino hat man da gar kein Gespür. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das nicht gewürdigt wird. Und ich meine, wir haben auch ganz gute Komödien. Und dass man dann so ein bisschen immer zurückschreckt, also warum ist Detlef Puck mit Rubbel die Katz einfach nicht nominiert worden? Also ich finde, da müsste die Bandbreite der Nominierungen noch größer werden. Eine Lola gab es für den Film über Gerhard Richter. Für das Dokumentarische hat Kulturstaatsminister Neumann bei der Gala heute Abend eine Lanze gebrochen und die späten Sendezeiten in der ARD kritisiert. Gab es dafür Szenenapplaus? Dafür gab es richtig Szenenapplaus und ich hätte mir gewünscht, er würde auch noch sagen, dass die Kochsendungen auch zu viel sind. Und ich würde mir auch einfach wünschen, dass es gibt ja im Fernsehen immer mehr Dokumentation, also dass einfach mehr wieder die Dokumentarfilmer, die Autoren-Dokumentarfilmer wie Andres Feil und eben Wim Wenders, wie er es mit Pina Bausch gezeigt hat, dass diese Art des Dokumentarfilms gehört einfach vom Fernsehen mehr unterstützt. Und das gehört für mich auch zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gezeigt. Sagt Anke Lewicke über die Gala für den Deutschen Filmpreis 2012 und die dazugehörigen Lola-Gewinner. Wir haben schon über Alina Levshin gesprochen, die in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet worden ist. In der Titelrolle Die Kriegerin, eine junge Frau aus der Neonazi-Szene, die am Ende mit dieser Ideologie bricht. Jetzt ist Alina Levshin, die erst im Herbst 2010 ihr Schauspielstudium in Potsdam abgeschlossen hat, in unserem Ü-Wagen vor dem Friedrichstadtpalast. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank.